CD Wissen präsentiert Reise durch die Weltgeschichte 500 bis 200 vor Christus. Es ist die Zeit der aufstrebenden Großmächte und Städte. Alexander der Große, Hannibal und die Perserkönige Dareios und Xerxes stehen stellvertretend für das Weltmachtstreben Einzelner, das das Gesicht einer ganzen Epoche prägt. Unter der Ägide dieser Männer entstehen Imperien von bisher unvorstellbarer Macht und Größe. Doch nicht nur mächtige Reiche, sondern auch starke Städte prägen das Bild dieser Jahrhunderte. Athen, Sparta, Theben und Karthago. Diese Städte sind mehr als nur Ballungszentren militärischer und politischer Macht. Als Metropolen der Händler, der Seefahrer, der Kunsthandwerker und der Philosophen gehen sie in die Geschichte ein. Wir beginnen unsere Reise um die Welt 500 vor Christus im antiken Griechenland. Keine andere antike Kultur hat die abendländische Geistesgeschichte so stark geprägt wie die griechische. Große Namen wie Platon, Aristoteles und Sokrates klingen nach, wenn das Stichwort griechische Klassik fällt. Und auch die demokratische Staatsform, auf die sich unsere moderne Gesellschaft verpflichtet hat, wird in Griechenland geboren. Nicht umsonst gilt das klassische Griechenland als die Wiege unserer westlichen Zivilisation. Dieses Erbe tritt Alexander der Große an. Der Makedone vereint das Reich der Perser und den griechischen Kulturraum unter seiner Herrschaft und wird zum Wegbereiter des kosmopolitischen Griechentums, des Hellenismus. Doch auch der Blick auf die andere Seite des Mittelmeeres offenbart Spannendes. An der nordafrikanischen Küste steht Karthago in voller Blüte. Die Stadt der Händler und Kaufleute wächst über die Jahrhunderte zu einem ernsthaften Konkurrenten für das noch junge Römische Reich heran. Der leidenschaftliche Kampf um die Vorherrschaft im mediterranen Raum ist untrennbar verbunden mit Hannibal, der mit seinem Zug über die Alpen Geschichte schreibt. Aber nicht nur im griechisch-römischen Westen geschieht in diesen Jahrhunderten Großes. Auch weit im Osten, in einer Region, die der abendländischen Welt bis zur Expedition Alexanders des Großen praktisch unbekannt ist, formiert sich ein mächtiges Reich. Indien. Über Jahrhunderte ein Quell der Faszination für europäische Reisende. Doch zunächst nach Griechenland. Blickt man zu Beginn des 5. vorchristlichen Jahrhunderts auf die griechische Welt, kann von einem Reich, gar einem Staat, keine Rede sein. Im Gegenteil. Weit verstreut über die Peloponnesische Halbinsel und das griechische Festland existieren Hunderte von Stadtstaaten, die sogenannten Poleis. Die Herausbildung dieser autarken Gebilde, oft kleine Städte mit wenigen hundert Einwohnern, ist maßgebend für die Entwicklung der griechischen Kultur und unterscheidet das klassische Griechenland von anderen antiken Mächten, die über einen Flächenstaat gebieten, wie Ägypten, Persien oder Rom.